Ja, ja. Ja. Bissa, siehst du fertig aus? Ich finde das viele Essen gar nicht mehr gewöhnt. Da kann man was gegen machen. Muss auch mal rein. So, 8 Uhr, Sonntagabend. Morgen ist ja Fool's Day. Müssen wir es heute hinter uns bringen. Am 1. April geht es bestimmt nicht. Das nennt man Fool's Day. Wer morgen kommt, der wird in April geschickt. Kinderversteckung. Ja. War das ja aber schon morgens beim Aufwachen in April geschickt. Du schickst dich in April morgens beim Aufwachen. Das war aber schon, das hält aber lange bei dir. Irgendwann ist der 1. April auch vorbei. Also auch wieder nur temporär. Wenn es rund ums Jahr geht, ist es ganz schön lange. Hört ja nie auf dann. Heute Abend hört es auf und morgen früh fängt es wieder an, oder? Eine Sekunde später. Na gut, jetzt fangen wir an. Fröhliche Ostern nochmal. Ja. Nochmal. Wie oft kann man das noch hören? Ne? Immer wieder. Noch einmal. So, gut. Wer ist der Erste? Gibt es irgendein was Sinnvolles, was die in der Bhakti nennen? Was? Bhakti-Hingabe, gibt es da irgendwas Sinnvolles? Ich dachte, das ist eine Bäckerei. So wie Backwaren. Es gibt eine Bäckerei in Hamburg, die heißt Backwaren. Bei der Rennstraße. Ja, stimmt. Da gibt es eine Renzstraße und da gibt es dann ein bisschen weiter gehst du eine Bäckerei, die heißt Backwaren. Renzel. Ist doch scheißegal. Da haben wir auch noch nicht zwei verklagt. Diese pingeligen Hamburger, das sagst du. Nicht nur steif, auch pingelig. Man nannte sie auch Korinthen. Kacker. Warum nennt man die Korinthenkacker? Weil sie sogar den Rand treffen auf der Korinthe? So gute. Nee, weil ihr Darm so verkrampft ist, dass sie eben so klein ist. Wo sie recht hat, hat sie recht. Das kann Christa nicht passieren. Der Darm so klein ist. Wie so ein Schaf dann, oder was? Ja, ja, genau. Kleine Köpfchen. Oh Gott, haben wir über ein Thema hier. Name ist ja Lars. Das ist das Dharma. Machen wir einen Dharma-Talk heute. Ja, was wolltest du wissen? Warum die Inder eigentlich immer so viel Bhakti praktizieren, also die Hingabe. Es gibt ja, doch lass es doch. Es gibt doch eigentlich gar nichts hinzugeben. Wo weißt du das? Von Karl. War das jetzt eine Aussage oder eine Absage? Da bin ich bei mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, Karl, was so temporär erscheint. Was erscheint? Du brauchst ein Tempotaschentuch. Temporär. So, jetzt komme ich wieder. Ich muss mir sammeln für solche Bhakti-Fragen. Er gibt immer gar keine Fragen, er macht immer nur Aussagen. Ne? Mhm. Als wenn er da so in so einem Buch eine Seite aufschlägt und dann liest er das ab. Und was hältst du davon? Ich habe keine Ahnung. Du zitierst gerne. Aber zitierst gerne. Das ist so wie die Schotten Dudelsack spielen, so machen die Inder Bhakti. Fragen Sie Herrn Ehemann. Jedem das Seine. Und dir dein Ehemann. Radio Erivan. Es, aus Johannes dem Täufer wurde Johannes Ehemann. Im Prinzip ja. Baptista. Na, was? Irgend noch eine Bhakti-Frage? Oder haben wir es jetzt hinter uns? Pakti. Die Bayern, die haben Pakti. Verschwinde endlich. Pakti. Ne, ist eine schöne Übung. Und dann möchte man aus Bhakti, dass du ein Bhakta wirst. Weißt du, was ein Bhakta ist? Ja, ist dabei. Das hast du noch nicht gelesen. Google. Google. Ein Bhakta ist die Essenz aus Jani und Bhakti. Der, der sogar das Hingeben hingegeben hat und das Wissen und alles, was man wissen könnte oder nicht wissen könnte. Und ist, was Bhakta ist. Oder das, was Jana ist. Noch nicht Ayana. Gott, ich weiß zu viel. Es kommt davon, wenn man so oft nach Indien fährt und eine Bombe rumsetzt und die Inder einem alles erzählen. Die erzählen einem dann, was man wäre, wenn man. Die haben alles ausgetüftelt, bis zum Letzten. Die wissen alles genau zu benennen, in welchem Stadium, alle Stufen, alle Dinge, alle Samadhis hoch und runter, Samadhi, Samadha, die brutale Landkarte des Seins, alles von Indien. Indien, Gott wohnt ja auch da. Hausnummer ist 108. Da ist keine Frage. Den Witz habe ich schon öfter erzählt, dass ein Mann, einer will mal Gott anrufen, geht in den Vatikan und dann sagen sie, ja, was da ist, kann ich hier ein Telefon haben, kann ich hier, ich sage ja Vatikan, ihr müsst ja eine direkte Leitung zu Gott haben, kann ich anrufen? Ja, ja, da steht das Telefon, da, goldenes Ding da. Und was kostet das? $10,000. Spende. Sag ich, das ist mir zu teuer. Geht da zu einer Moschee in wie heißt es? Mekka. Zum Meckern. Beschwert er sich für. Dann sagt er, ja, wir können, da ist aber da in der Ecke, da ist so ein ganz feudal und dann mit Platin überzogen und Ding. Was kostet das? 100.000. Oh, sagt er, ja, das ist, ihr seid ja verrückt. Geht dann nach Indien in so einem Tempel da, wo Shiva-Ding und so. Sagt er, ich will mal, ja, geht, da ist so ein altes Telefon, so ein ganz abgelöst. Und was kostet das? 5 Rupies. Was so billig? Warum ist das so billig? Das ist ein Ortsgespräch. Das zeigt die ganze Mentalität von Indien, weil die denken wirklich, da ist Gott zu Hause. Das ist ihre ganz natürliche, ja, wo sonst als hier. Die haben so ein Selbstverständnis, das ist so natürlich. Wo soll er sonst sein? Sie wollte nicht auffallen, hast du gemerkt? Aber dann, ich glaube, sie hat das extra gewertet, bis ich aufgehört zu reden. Und dann ganz sanft und leise. Na gut. Noch Fragen zum Telefon? Wer steht auf der Leitung? Jetzt ist morgen auch noch mal dreimal. Wie sollen wir das denn über das Spiel? Keine Müdigkeit vortäuschen. Jetzt geht der Stopp aus. Was hat er gesagt? Ich will ja die ganze Zeit eine Frage stellen. Er will ja, aber wenn er nur könnte. Aber will kann man nicht, ne? Meinst du? Das wäre ja ein Antibabypille, Überfluss dann. Überflüssig. So, was ist denn dann die Frage? Aus mit dem Griechen. Wie kriege ich den Griechen los? Ja, so gerade die Griechen wieder was Vernünftiges hinzukriegen. Hinzukriechen, ja. Hinzukriechen, Griechen. Ja. Nach so viel weiter Förderstücken mal wieder was hinkriegen. Oder was Anständiges. Also genau, das wäre mal eine Frage. Was Anständiges. Also meine Erfahrung ist ja, dass von zu viel weiter kriegt man auch Blockaden. Ne? So. Was? Ich glaube, das ist weiter Blockaden. Die anderen machen dann steile Karriere, man selbst aber so. Was machst du? Du hältst den Ball flach, oder? Genau. Ein bisschen eine Balustrade. Ja, ja. Aber auf die Frage kommt auch nicht raus. Das war jetzt auch eigentlich verständlich. Wenn er sich mal um sein Ding kümmern würde, ne? Kannst du ihn wollen. Also so, jetzt haben wir lang gehört, du bist nicht der Handelnde und so. Und das, irgendwie kommt da jetzt so der Verdacht auf. Ja, aber da kann man sich auch dann so ganz schön flachlegen mit so mit dem. Wem willst du sonst flachlegen? Wollen wir denn so aus ganzem Herzen wollen? Was? Wer so will was tun wollen, so. Ja, warum nicht? Du sollst nicht mit dem Herz arbeiten, du sollst mit deinen Händen arbeiten. Vollem Herzen. Aus vollem Herzen. Ist das Herz besoffen dann oder was? Das Herz voll ist. Besoffen arbeitet sich nun mal nicht so gut. Beschwert er sich oder was macht er jetzt? War das eine Beschwerde? Andi hat weiter. So einer ist das. Er beschwert sich. Hätte ich Advaita nie kennengelernt, werde ich jetzt schon der berühmteste Homöopath der Welt. Genau so in die Richtung. Hätte ich meinen Porsche, meine Yacht, mein Haus, mein irgendwas, mein Pferd, die Frau hätte einen Pferdeschwanz. Ich bin ein Trojaner. Karin Wahl oder so, oder? Die jungen Wilden, oder was? Und Hotte, Hü. Also es ist eigentlich so mehr die Frage nach dem so diese absolute und relative, also dass das nicht zusammenkommt. So. Muss ja auch nicht. Du wirst ja noch einen Vorteil dadurch haben, das ist ja dein Nachteil. Ja, doch da ist selber schuld. Er will was zusammenbringen, was nie getrennt war. Du bist mir so einer. Finde ich gut, ne, Christa? Ja. Sollen sie alle derben. Wie ihre Gier. Das war meine Frage. Ja. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass wenn das Ich wegfällt oder die... Habe ich nichts von gesagt. Oder die Identifikation, habe ich auch nicht gesagt. Nicht da ist, habe ich nichts von gesagt. Dass das ganz schön furchtbar sei, wie soll denn da... Was? Auf der Alltag. Jetzt geht sie da ja weiter, wo du aufgehört hast. Genau. Wieder Beschwerde. Nein. Doch, das hört sich gerade an. Das ist Einleitung meiner Frage. Ach so, okay. Dann bin ich erstmal ruhig. Ja. Einleitung. Naja, vielleicht hast du es anders formuliert jedenfalls, aber das kann sich ja keiner wünschen, dass ich oder diese Identifikation... Das wünscht sich jeder hier. Wieso ja. Sagst du, das kann sich keiner wünschen? Nee, du hast es, ich habe dich so verstanden, dass das ja dann auch furchtbar ist für den. Wer soll sich das schon wünschen? Was denn? Also, siehst du, das ist das Problem. Ich denke, ich hätte gehört, als wenn du das und das gesagt hättest. Ich kann jetzt mal weiterführen, vielleicht. Okay. Also, wenn andere so sagen, ich sage jetzt, weil du willst ja mal Namen wissen, Tony Parsons zum Beispiel, dass wenn dieses Ich, also diese Ich-Identifikation nicht mehr da ist, dann passieren dieselben Dinge oder es passiert alles so weiter, nur da ist nicht das Ich, was danach greift. Ja, warum soll es dann erst wegfallen, wenn eher es weitergeht? Ja, dass die Freiheit darin liegt, dass die Identifikation... Welche Freiheit braucht denn, dass da keiner da ist? Frag dich. Ich bin ganz unschuldig. Ja, ich auch. Du auch? Ich hab, du zitierst gerade einen Meister. Ja. Ganz unschuldig. Mit Namen. Naja, es ist ein Versuch, eine Frage zu stellen und dich darüber zu bitten, darüber mal ein bisschen mehr zu elaborieren. Zu elaborieren. Ne? Scharfer Nadel gestrickt hier. Das sind so kleine... Arbeite doch mal ein bisschen. Naja, du sagst ja selber, wenn ihr nicht fragt, dann... Werdet ihr auch geschöpft. Ja, was ist... Ich habe die Frage nicht gekriegt. Ich bin heute, glaube ich, ein bisschen stutzig. Naja, also für mich war es so in der Erinnerung, dass du gesagt hast, es kann sich ja keiner wünschen. Nein, ich habe gesagt, ich habe darauf hingewiesen, dass ich viele kenne, wo es scheinbar nicht mehr da ist. Ja. Bei sogenannten Drogenopfern, die durch irgendeinen Horror oder durch irgendeinen Trip ihr Zentrum verloren haben und dann jetzt als Gemüse rumlaufen in San Francisco. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, das kann sich keiner wünschen. Ich habe nur gefragt, willst du das? Willst du das? Gemüse werden, eine Gemüseerfahrung machen. Ja, ich frage einfach nur. Würdest dich vermehren, würdest dich glücklich machen, Gemüse zu erfahren? Frage, ganz unschuldige Frage. Bist du jetzt als Vegetarier besser dran, als wenn du das Ich-Fleisch frisst? Kann ich nichts zu sagen. Na, ich spreche nicht mit Tony Parsons. Der interessiert mich nicht. Ich kann da nichts zu sagen. Klar kannst du was dazu sagen. Es ist schon so eine ganz deutliche Frage. Es ist schon so eine Vorstellung, also so eine so Beobachtung, als wenn immer mehr wegfällt. Von wem? Richtig. Man wird älter, ja. Das gehört, nennt man, man wird älter. Ja, es ist immer nur das Alter. Was sonst? Wenn was wegfällt. Du bist einfach nur zu müde, zu halten. Man kann nicht mehr, das ist alles. Aber nicht, weil man dran gearbeitet hat. Ja, also, was ist denn da das Problem? Man wird halt älter. Weil Haare fallen aus, die Zähne, ein paar Sorgen auch, wenn man gar keine Kraft hat, sich zu sorgen mehr. Kinder sind eher aus dem Haus, auch die man nicht hatte. Was soll man überhaupt noch? Fernsehen läuft von alleine. Bank bucht ab. Und drauf. Rente kommt automatisch. Es fällt so viel weg. Also kann man daraus auch keine Frage irgendwie machen. Man kann eine Frage machen. Hat das jetzt eine spirituelle Bedeutung, wenn ich mich jetzt weniger kümmere um mein tägliches Leben? Er hat ja auch eine spirituelle Frage rausgemacht, dass er sich beschwert hat, weil ich mich um mich selber kümmere, habe ich oben vorne keine Karriere. Genau. Und hinten kommt auch nichts bei raus. Beschweren tun sich alle. Beschwer mich nicht, ne? Was hast du denn sonst gemacht? In deinem Leben? In meinem Leben? Du hast dich immer beschwert. Ich kenne nur Beschwerer. Du würdest ja uns wegfliegen. Ergibst du dich überhaupt ohne Beschwerde? Hm? Dieser kleine flüchtige Geist, der du denkst zu sein, der muss dich doch ständig beschweren, damit er überhaupt ein Gewicht hat. Das ist doch deine Hauptaufgabe. Ein Gewicht auf etwas tun, was Gewicht braucht. Nämlich diesen Wicht, der morgens wach wird, der ständig Gewicht braucht. Damit er überhaupt da sein kann. Weil wenn er nicht kein Gewicht mehr hat, dann würde er ja wie so ein Furz im Wind verfliegen. Der muss ständig zusammengehalten werden. Der wird zusammengehalten durch Leid und Beschwerde. Ja, was macht man sonst? Den gibt es nur, weil es eben irgendetwas nicht passt. Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich zunehmend sehe. So in, ja. Das Umfeld oder wahrnehme. Soll ich aufplüstern? Muss ich mal wieder aufpumpen. Irgendwas los hier? Nicht? Okay. Man pustet, also man bläst sich auf, man ist blasiert. Man bläst und bläst. Bis man keine Luft mehr hat. Und dann schläft man ein. Zum Luftholen. Ich habe da war Beschwerde, ich höre. Ist ja auch eine Art Beschwerde gewesen. Ja, wie hört sich die Beschwerde denn an? Ja, was ist, wenn ohne ich und so, was mal oder warum Es ist immer eine Warum-Frage da drin. Und warum ist immer Beschwerde? Du willst ja etwas wissen, damit du etwas beherrschen kannst und beschwerst dich, dass es nicht weiß, worum es geht oder wie es geht. Eine Kontrollfrage. Jede Frage hat eine Kontrolle hinter sich. Ganz natürlich. Mhm. Weil irgendetwas nicht passt. Sonst wirst du ja nicht fragen. Ja, warum machst du auch nichts, oder? Ich habe ja nicht gesagt, dass was macht. Jetzt nimmst du es schon wieder persönlich. Jetzt bist du wohl ist schon beschwert. Es macht doch wohl auch wohl nichts hier. Ja, wovon rede ich? Beschwerden. Macht das was? Ganz unschuldig. Macht das was? Ich erwisch euch alle. Einen kommen. Macht doch nichts. Ich glaube, der Tonfall dann. Den kenne ich aus dem FF. Hab doch nichts gesagt. Ja, so ist es. Das ist halt, das wird immer so sein, das, was morgens wach wird, braucht eine Schwere. Das braucht irgendetwas, was ist dann diese sogenannte immer Halt. Er braucht Halt. Dieses haltlose Etwas, was da morgens wach wird, diese Zufallsbekanntschaft, die da morgens wach wird. Die braucht immer, die muss immer so eine sich um die Beziehung kümmern mit dir. Die muss sich immer ins Licht stellen. Hier bin ich, ständig wichtig machen, damit du hinguckst und das ganze Zeug. Weil wenn du das nicht mehr beachten würdest, gäbe es das gar nicht. Also wenn es leidet und Ding und dein Mitgefühl und irgendwas, dann gibst du ihm Aufmerksamkeit. Och du Armer und Ding. Wenn er weh tut und leidet, dann ist er wichtig. Der Licht. Ist das da auch was? So? Bei dir? Oder? Ich beschwere mich doch ständig hier. Das merkt ja kein Mensch. Ist das bei dir auch so? Also fahr mal mit mir Auto. Am Steuer. Oh, ich am Steuer. Hätte ich ein Maschinengewehr auf der Haube, dann gäbe es keinen anderen Fahrer mehr. Es ist wie bei allen, nur er fährt gut, alle anderen sind scheiß Fahrer. Also du würdest es nicht so formulieren für dich, dass da kein Quatsch. Ich mehr ist. Wofür? Ständig aufbaut und, ich baue mich ständig auf, ich flüstere mich auf, ich rede mit dir. Meinst du, ich sonst würde mit dir reden, wenn hier kein Ich wäre? Du erfährst dich auch als absolut relatives Ich. Was? Du erfährst dich als absolut relatives Ich. Ich bin Karl, fertig. Ja, wenn ich Karl bin, bin ich Karl. Da gibt es kein Hin und Wieder. Ich bin noch nicht halb Karl hier. Ich bin der absolute Karl. Radikal. Nee. Wen kümmert es, was man ist und was man nicht ist? Und wenn da Karl draufsteht, dann ist es Karl steht drauf. Da steht Karl drauf. Was ist drin? Ist doch scheißegal, was drin ist. Heiße Luft. Das reicht doch. Hauptsache Karl steht drauf. Alles heiße Luft. Hm? Man hätte auch eine Monatsblutung bleiben können. Die nennt sich jetzt Karl, weil es nur mal gerade mal so ein Ding da rausgefurzt hat. Hätte man noch eine normale Periode, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Man ist sowieso überflüssig und dann hätte es sich gleich gezeigt, wie überflüssig man ist. Wie Ostern dann. Eieiei. Da hätte mal ein Karl draus werden können. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Vielleicht kommt Karl nächstes Mal bei raus. Ja. Ich bin ja auch nur auf die Welt gekommen, weil meine Eltern heiraten wollten. Da habe ich mein Taschengeld mit verdient. Ich wusste das genau, weil sonst meine Großmutter nie erlaubt hätte, dass ihr Sohn eine Arbeiterfrau geheiratet hätte. Die durfte nur, weil sie schwanger war. Und sie war schon im 7. Monat. Ich war ein 2-Monats-Kind. Weil Anfang der 50er, da durfte man noch nicht vor der Ehe. Also war ich ein 2-Monats-Kind. Ich war ein Wunder der Natur. Mit 9,5 Pfund und 56 Zentimeter in 2 Monaten, das macht mir mal einer nach. Ich bin schon ganz groß rausgekommen. Ja, da kriegt meine Mütter alle mit. Du hast mich doch gar nicht gewollt, du wolltest doch nur den Alten heiraten. Geld. Ja, ist so. Man ist als Kind sehr schlau. Überhaupt, wenn man, wie man die Mutter austrickst. Und die kann ja nicht anders, die liebt dich sowieso. Denkt man. Da erzählte man so einen, aber... Ja, wo waren wir? Beschwerden? Ja, ich habe mich auch beschwert. Du hast mich ja nur. Und dann hat sich ausgezahlt. Weil Deutsche sind ja Weltmeister in Beschwerden. Auf dem höchsten Niveau der Welt. Auf dem höchsten Niveau beschweren sich. Die Franzosen beschweren sich auch, aber... Besser. Diffiziler. Wir sind alle Beschwerdeführer. Jeder ist ein Führer, aber meistens Beschwerdeführer. Und Hitler war der größte Beschwerdeführer. So. Hast du auch einen Führerschein? Dass sie nach dem Krieg das nicht abgeschafft haben. Führerscheine. Jeder Deutsche hat einen Führerschein. Heil Hitler. Oder so. Steht dann drauf. Hätte seinen Yachtschein draus machen können oder so. Es heißt Führerschein. In der DDR haben sie Fahrerlaubnis. Christa. Christa ist immer ein Lehrer, ich weiß auch was. Wird dir warm? Ja. Aber beschwerst dich nicht. Ne? Aber zieh dich aus. Mal sehen. Wieso gerät man denn immer wieder in die gleichen Situationen? Man sollte nicht mehr ZDF gucken. Das ist mir bei mir selber total oft aufgefallen, dass ich mich auf einmal in den gleichen Streit, zwar anderer Ort, wiederfinde, den ich schon irgendwo... Ja, wen willst du sonst da wiederfinden? Er will einfach wen anders da wiederfinden. Nichts als Beschwerde. Nichts als Beschwerde. Warum finde ich mich immer wieder im gleichen Streit? Nicht immer mich. Warum krieg ich immer einen in die Fresse, wenn ich den Scheiß erzähle? Mich. Ist wie die Ziege in dem Märchen. Meckert. Immer in den Bächlein gesprungen, kein Blättchen gefunden. Er hat zum Meckern angefangen. Ich dachte, ich wäre Bock. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bleibe ich Ziege. Ich möchte manchmal in solchen Situationen nicht reagieren, aber ich reagiere trotzdem. Och du Armer. Du bist vielleicht ein Arsch. Hast du dich nicht in der Gewalt? Kann man ja nicht mit anhören. Wer bist du überhaupt? Ich glaube, du musst noch mal zum Unterricht. Warst du bei der Bundeswehr übrigens? Nee, Zivi. Landeskrankenhaus Bettburg. Daher kommt das. Bei der Bundeswehr hätten sie das ausgetrieben. Du kennst doch den Song von Witt in einer Nervenklinik. Was? Von Joachim Witt. Warum soll ich Joachim Witt da? Wittkopf. Ich war bei der Bundeswehr. Guck, was daraus wird. Bei mir durfte man dann lange Haare haben. Ach, mit Netz und so. Ja. Mit Netz und doppeltem Boden. Die Küchenbullen. Haarnetze. Ja, aber Bundeswehr, die waren anders. Ja. Die sahen echt aus wie Hoden da hinten. Die hingen da so ein schwarzer, grauer Beutel da. Hast du ja freiwillig die Haare geschnitten. Furchtbar. Ja. Bitte? Klar, da fing es gerade an. Aber es war sehr hart zu verweigern damals noch. Boah, Anfang der 70er, boah. Das war schon heftig. Da musstest du schon ganz schön in die Trickkiste greifen. Aber du wolltest jetzt im Militär anscheinend, ja? Ich wollte auf alle Fälle weg vom Kühlmelken. Da war mir alles recht. Aber nach einer Woche Militär wollte ich eigentlich wieder Kühlmelken. Da war ich schnell geheilt. Und dann war es zu spät. Vor allem war Kühlmelken doch nicht so schlecht. Weil denen konnte ich zumindest sagen, wo sie hin sollten. Auf einmal war ich die Kuh. Bescheuert, ne? Stehst da und musst dir von so einem Gleichaltrigen erzählen lassen, wie du da stehst und ob du und wie du grüßt und wie du ihm in die Augen gucken hast. Oh Gott, oh Gott. Nach einem halben Jahr hatte ich ein Magengeschwür. Aus lauter Wut und nicht vollzogener Schlagkraft. Alles im Bauch von unten. Oh Gott, da war ich innendienstkrank. Dann war es wieder gut. Ja, gut, wo waren wir? Bundeswehr ist nicht so schlecht. Verstehen wir das? Gar nicht mal so schlecht. Nee, aber die haben mich echt, man sagt ja, die Bundeswehr macht dich lang. Und ich war noch 1,68, als ich ankam, und 1,81, als ich entlassen wurde. Da stimmte es. Ich war mit 15 noch 1,48. Beim Tanzstunde. Ich konnte den Frauen immer in die richtige... In die richtigen Augen gucken. Nennt man spät, Frühzünder, aber spät ist er gewachsen. Es hat mich eigentlich nie gestört. Es hat mich einfach hart gemacht. Ich musste immer mit zwei gleichzeitig kämpfen aus meiner Klasse, damit ich bewiesen habe, wie stark ich bin. Die waren alle schon einen Kopf größer und dann aber ran. Ich kann immer durch die Beine durch, raus, Diese Kleinen sind hinterhältig, sagte ich. Da habe ich das. Diese Napoleons. Ah, jetzt weg von mir. Wer hat noch eine Frage? Ja. Habt ihr schon über das aus gegebenem Anlass, über das Osterwunder gesprochen? Ich wundere mich immer wieder. Aus gegebenem Anlass. Der Anlass gibt uns was? In welcher Beziehung jetzt? Wir sprechen hier nur über Wunder. Wunder mit auch. Naja, weil ich kann das alles nicht so richtig glauben. Das Wunder? Ja. Man muss man auch nicht. Ich glaube, man kommt auch so durchs Leben. Man muss nicht alles wissen. Man muss auch nicht wissen, was da dran ist oder nicht. Was vor 2000 Jahren irgendeiner da... Keine Ahnung. Ich glaube, es ist alles nur eine Symbolik, sowieso. Hast du eine besondere Frage dafür? Ich würde das gerne aus deiner Sicht hören. Aus meiner Sicht? Ja. Aus meiner Sicht ist er nach Indien gegangen. Habe ich gehört, in Indien. Überall, wo ich in Indien hingekommen bin, haben sie mir gesagt, hier war Jesus Christus und in der Höhle hat er gelebt. Er war ein Avatar, Sai Baba konnte Asche und er konnte wieder aufstehen. Das ist so in einer Kurzfassung. Oder? Ja. Und beide sind tot, habe ich gehört. Sai Baba vor 2 Jahren, glaube ich, und Jesus war vor na, ein bisschen weniger als 2000. WC. Also alles WC im Moment. Das Wunder Christus, WC. Neue Abkürzung. Eigentlich meine Punkgruppe Ende der 70er, die hieß WC. Weil das hieß auch Westdeutsche Christen. Wir waren auch voller Wunder. Keiner von uns konnte überhaupt spielen, das Instrument, und alle hat es gefreut. Das war für mich echt ein Wunder, dass überhaupt einer gekommen ist zu den Konzerten. Weil in der Zeit, wer spielen konnte, wurde gesteinigt. Und wir waren perfekt. Kein Konzert war wie das andere. Keine Wiederholung, oder? Nee. Absolut Elefant. Ich habe Posaune gespielt und Trompete. Ich war schon damals ein Ganesha-Fan. Ich kann es einfach nicht mehr so ernst nehmen, glaube ich. Mit dem Wunder. Der Idiot, der hat den Lazarus wieder wach gemacht. Soll auch ein Wunder gewesen sein. Der war schon tot, der hat es hinter sich. Dann kommt der Arsch und weckt ihn wieder auf. Nur damit die anderen denken, er kann was. Und das sollte man wirklich mal abstellen, sowas. Das ist echt kriminell. Ja? Bist schon tot, hast hinter dir, dann kommt so ein Schuss und bang, nach mir die anderen Säufer. Nee, Sinnflut, wie hieß das? Kommt der und... Mann. Ja, passt auf, wenn ihr tot seid, dass Jesus nicht in der kommt. Aufpassen, wo man stirbt. Geheim halten. Keiner soll es wissen. Weil jeder erzählt es allen. Und auf einmal steht er da und schüttelt dich und streicht dir übers Herz und dann tuckert das Ding wieder. Mit so einem, der ist eigentlich so ein Anlasser. Der will alles anlassen. Sich selbst auch. Er hat sich auch nicht abstellen können. Wieder angelassen. Ging der Stein vor der Gruft weg und schon trat er aus. Er musste einfach nur mal austreten. Sonst wäre der bestimmt liegen geblieben. Ich wäre liegen geblieben. Aber ich kenne das morgens bei mir auch. Ich glaube, jeder von euch, der würde liegen bleiben, wenn er nicht austreten müsste. Aber du hast keinen Stein vor der Schlafzimmer. Hast du eine Ahnung? Übst du dann schon, ne? Ich habe einen Stein auf der Toilette. Das ist viel schlimmer. Manche haben sie in der Niere. Mehrere. Oder Gallen. Gallen sollen auch groß werden. Gott, oh Gott. Wisst ihr, das kommt aus so einer Frage raus, wenn man mich sowas fragt. Hatte Jesus denn eine Wahl, den Lazarus zu erwecken? Sicher. Nur er. Die Verwandtschaft war sauer. Ne? Will man nicht zu ernst werden, ne? Also wenn es Jesus gegeben hätte, hätte er auch eine Wahl gehabt. Genauso wenn es dich geben würde, hättest du auch eine Wahl. Aber die Frage, ob es dich gibt, die wird uns immer beschäftigen. Es hängt nur daran. Es hängt immer nur an der ersten Idee, dass es einen gibt. Und dann kommt die zweite, die folgende Idee, die dann habe ich oder habe ich nicht. Aber ohne den Ersten, der hat oder nicht haben könnte, gibt es gar keine Frage. Also in der Realität gab es nie einen Jesus. Im Traum ja. Und da ist es einfach irrelevant zu fragen, hatte er oder hatte er nicht. Er braucht keine Entschuldigung, weil es ihn gar nicht gegeben hat. In der Realität. Genauso wie dich. Du brauchst dich nicht entschuldigen, ob du oder wissen, ob du hast oder nicht hast. Weil dich gibt es als den Ersten gar nicht, der es haben könnte. Das ist, wenn überhaupt, relevanter. Und nicht, habe ich einen freien Willen oder habe ich ihn nicht. Weil es ist schon längst zu spät. Auch keinen zu haben ist zu viel. Hat keinen. Jetzt bin ich aber ernst geworden. Ich kann es auch nicht verhindern, ne? Scheiße. Lass dich das verstehen? Was? Hat er eben gesagt, was lässt sich das verstehen? Na, guck mich an. Ja, ich sehe dich, aber ich verstehe es nicht. Ja, aber ich? Also lässt sich auch verstehen. Meinst du, mich interessiert es, ob du es verstehst? Ja, ja, nicht. Nö. Da wollte ich ja mein Geschäft mit versauen. Da habe ich gar kein Interesse dran. Du kommst ja nur wieder, wenn du es nicht kriegst. Ich gebe es dir auch nicht. Von mir kriegst du gar nichts. Nix. Am langen Arm verhungern. Habe ich am früher gesagt, lass dich doch am langen Arm verhungern. Das Schöne ist, wenn ich es dir geben könnte, könnte ich es doch wieder nehmen. Also, was willst du mit dem Scheiß? Dann weiß ich, dass es stinkt, oder? Aber bevor ich meine Nase nicht in den Scheiß gehalten habe, ich will es bei lebendigem Leib erleben. Köttel. Aber wenn du schon so sagst, auch das Verstehen ist relativ und deshalb irrelevant. Also was tun? Im Kreis laufen. Bist du. Was? Bist du in der Manege? Also mal wieder. Immer mal wieder im Kreis. Du drehst dich auch noch im Schlaf, ne? Tja, nicht jede Mutter kann das. Da hätte man früher dann denken müssen. Bei der Wahl. Na gut. Nee, noch eine andere Frage? Möglicherweise irgendwas, was du verstehen kannst? So 5x5? Die Mathematiker, die beweisen ja sogar, dass 1 und 1 3 ist. Oder 0 oder irgendwas. Die machen aus allem alles. Die sind so kreativ. Da bist du mit deinem ganzen Schulding total, denkst du, wo bist du jetzt gelandet? Kannst dich auf nichts mehr verlassen. Noch niemals auf das 1x1. So weit ist das schon gekommen. Bei denen ist 1x1 5. Ja, und die beweisen dir das. Du weißt zwar nicht dahinter auch nicht mehr warum, aber du gibst einfach auf und denkst, okay, wenn die das denken, ist halt 5. So. Kann auch 6 sein. Oder warum muss man es auch wissen? Ne? Kann man, muss man aber nicht. Man muss einfach nur auf Toilette, das muss man vielleicht machen, aber muss man. Okay. Muss man. Kannst aber auch da, wo du bist. Ne? Indien heißt es dann pee where you are. Durch die Hosenbeine. Egal wo lang. Das soll sich gut anfühlen, habe ich gehört. So. Zu Anfang zumindest. Ich würde es nicht empfehlen, hier in der kalten Region. Man könnte irgendwann die Beine nicht mehr auseinanderkriegen. Das könnte sich versteifen, aber nicht das, was du möchtest. Ja, wenn ihr keine Fragen habt, ihr kennt meine lockere Zunge. komm von. Geh mal an diese Seite. Gibt's hier noch was? Nur das Wunder, dass ihr hier seid. Nö, für mich nicht. Wenn ihr keine Fragen habt, bin ich nach Hause, gucke Fernsehen. Wie habt ihr jetzt bezahlt, ihr könnt nach Hause gehen? Keine Fragen? Da kenne ich keine. Das interessiert mich dann nicht mehr sehr viel. Dann gucke ich lieber Tatort. Ist aber noch nie vorgekommen, oder? Was? Dass ich gegangen bin, doch. Ja. Doch, doch. Einmal. Der Stuttgarter Ding. Ja. Da bin ich gegangen. Ja, aber da bin ich gegangen. Ja, aber das war jemand, das keine Fragen. Ja, aber das war das letzte Mal in Stuttgart. Warst du da böse, ja? Was? Warst du da böse? Nö. Da sollte einer gehen, der ist nicht gegangen, da bin ich gegangen. Da war ich nicht böse. Ich habe mich gefreut. Ich dachte, das ist Gott sei Dank scheiß Stuttgart vorbei. Ich war echt froh. Und dann kam der runter, weil ich das nicht ins Auto konnte, weil Gisela den Schlüssel oben hatte. Dann kam der runter und wollte wieder mit mir ein Trinken gehen. Dann musste ich wieder hoch und weitermachen. Das ist Gisela ist schuld. Jetzt ist Gisela nach Berlin gezogen und ich bin weggezogen. Die hat mich verjagt. Immer wenn man wegen mir kommt, gehe ich. Jetzt fängt sie an zu reden. So kriegt man sie. Christa hat mir gesagt, diesmal hat Gisela was zu sagen. Naja, hört sich schon mal gut an. Es fängt immer klein an. Neujahr, naja, Ostern, langsam kommen sie auf Touren. Da ist alles gesagt. Ist schon kommt noch was. Da, ist alles, da kommen die Weisheiten an sich. Da ist alles gesagt. Man sagt, na ja, na und, dann ist alles gesagt. Das nennt man Schwaben. Geiz. Die sind auch geizig mit Worten. Jetzt nur, naja, na und, alles gesagt. Noch Fragen? Sie sind auch noch bescheiden da drin, ne? Keiner ist bescheiden, beschnitten. Keiner weiß Bescheid. Aber wir können wenigstens so tun. Wir tun so, als wenn wir es nicht wüssten. Gut, noch jetzt aber ran. Also ich habe noch nie in dieser Weise, wie jetzt gerade, über Beklagen nachgedacht. Und ich stelle so für mich fest, dass im Beklagen letztendlich ein Zementieren und Fundamentieren von dem ist, was das ist, worüber ich mich beklage. Also dem gebe ich Bedeutung und in diesen Bedeutungen geben halte ich es fest letztendlich. Ja, du machst es schwer und damit nicht so leicht zu bewegen. Ja. Das nennt man Beschwerde. Ohne diese Klage letztendlich wäre es etwas, was einfach weg wäre. Durchgehen würde. Aber an der Stelle ist ein enormes Festhalten von dem, was ich eigentlich loshaben möchte. Das heißt, exakt das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will, passiert. Ja, aber das ist genau das, wenn du es weghaben willst, beschwerst du dich, dass es nicht geht und damit festigt es. Ich gebe dem Kraft und Energie. Nö, du gibst das Gewicht, das Gewicht, das hält es. Ein Anker, so ein Anker, Ankerfunktion. Du möchtest das Schiff fahren lassen, aber weil du es fahren lassen willst, verankerst du es. Behältst es an deinem Ort. Gibst du meinem Hafen deine Geschichte. Du bist dann mein Captain. Also ich erkenne meine Struktur oder eine ganz wesentliche Struktur darin. Und auf die Art habe ich da bisher noch nicht hingeschaut. Cool. Ich wohl gesehen, dass das, was als unangenehm empfunden wird, oftmals Kraft bekommt und auch letztendlich Dauer, ja, über das hinaus, was natürlicherweise passieren würde, wenn ich intervenieren würde. Es ist wie ein Raubtier, vor dem du Angst hast, das fütterst du dadurch, indem du es verjagen willst. Weil dadurch sieht es dich ja erst und deshalb ist es auf dich aufmerksam und deshalb hält es sich an dir. Es ist eine Beziehung, die du aufbaust. Du machst zu allem eine Beziehung. Und dann sogar wenn du es weghaben willst, hast du eine Beziehung dazu. Und was du weghaben willst, hältst du. Das ist eine verrückte, also so ein Teufelskreis. Ist so, weil du nicht wünschen willst und dir wünschst, dass du nicht wünschen willst, hältst du den Wunsch aufrecht. Immer wieder. Das ist auch etwas Erschaffendes, regelrecht. Es zumindest schafft es eine Geschichte und in der Geschichte gibt es eben ständiges Erinnern und ständiges wieder Aufmerksamkeit geben und immer wieder festigen und immer wieder zementieren meine persönliche Geschichte und ja, das. Das nennt man dann eine Seele bauen, einer Geschichte, wo dann die Perlen der Momente sich aufreihen, die man seine persönliche Geschichte hängt und die hängt einem am Hals raus. Die wird immer schwerer, weil sie immer länger wird und deshalb gehen die alten Leute immer so gebückt. Gehen immer weiter runter, weil diese Kette immer so schwer wird. Das nennt man Kettensträflinge. Die sträflicherweise ständig an ihre Geschichte basteln. Und wenn ihr mit denen spricht, die reden ständig von dem, was mal war, desto älter sie werden. Von bis zur Kindheit. Die ständig zementieren sie ihre sogenannte was auch immer. Wahnsinn. Als wenn sie sich wirklich, weil sie weniger Energie kriegen, ständig mehr Energie darauf verwenden müssen, dass sie da sind. Und deshalb eine Geschichte brauchen. Und ständig dich dann darüber unterhalten, was sie gemacht haben, wie Erna war, wie Franz war, wie das war. Vernetzen sie sich und verankern sich an dieses Ding, weil sie immer flüchtiger werden in ihrem nicht so energetischen Dasein, in ihrer Struktur. Also desto mehr weniger da an Dasein ist, desto mehr musst du dich klammern an etwas. Auch Demenzleute oder diese, das letzte nicht mehr, die sind sofort in die erste Kindheitsgeschichte und verankern sich an irgendetwas. Diese Angst, die darin steckt, dass man nicht mehr, dass man vergehen könnte, dass man irgendwie sich auflöst oder so und dann überleben. Wahnsinn. Da ist sie wichtig, als Kläger, wichtig. Da ist ein Prozess, der stattfindet, da ist ein Kläger und ein Richter. Und dann werden alle Zeugen geladen. Und die ganzen, was auch immer, Geschichten von der ganzen Geschichte deines Lebens kommen auf den Tisch. Und dann wird gefragt, habe ich einen freien Willen gehabt? Hätte ich da was ändern können? Du versuchst ständig zu rechtfertigen, was du nicht gemacht hast. Ständige Rechtfertigung. Weil ohne die Rechtfertigung, dass du etwas getan oder nicht getan hast, gibt es dich gar nicht. Als einer, der hier ist, ohne diese Handlungskette von Ereignissen, wo du getan oder nicht getan hast, gibt es dich als Handelnden gar nicht. Als Seienden. Das festet dich. Das ist die einzige Möglichkeit, deine Struktur aufrechtzuerhalten, als dieses Cluster von energetischer Persönlichkeit. Und du. Also desto verrückter es auch wird, desto mehr klammert sich was. Wenn du dann in die Anstalten gehst, dann sind sie wie, außer es löst sich wirklich ganz und dann nennt man sie dann verrückt. Dann sind sie nicht mehr zu kontrollieren. Dann haben sie auch keine Angst mehr, weil dann gibt es gar keinen, der Angst mehr haben könnte. Und dann gibt man ihnen jede Menge Hoffmann-LaRoche, damit die Persönlichkeit wieder festigt, dass sie ruhiger werden, wieder versinken in so einen Sumpf und Dumpfheit. In der Dumpfheit hält sie, dann kommen die Verwandten immer und erzählen ihm, wie es früher war. Ja. Dann nehmen sie es auch mit nach Hause wieder und erzählen ihm, hey, du da. Hey, hey, bum, bum. Und auf einmal ist ja er wieder da. Ich bin wieder da. Ja. Merkst du die Schwere, die da drin liegt? Sitzen und letztendlich auf Karl schauen, ist ist da ein, naja, Karl sitzt da und haut auf alles ein, was irgendwie durch den Raum. Nein, was ich hier zeige, ist, dass ich alles spielen kann. Ich bin das, was ich bin und spiele, was immer spielbar ist. Ja. Mit Freude. Ich spiele gebückt genauso gern wie gerade oder irgendwas. Oder ich kann auch mich beklagen, aber im nächsten Moment ist wieder total wegwischen. Es gibt diese Belanglosigkeit, das ist eigentlich alles, was ich zeigen kann. Belanglosigkeit. Mich kann man nicht belangen. Ich kann alles spielen, aber durch das, dem, dass ich es spiele, werde ich es nicht. Ich kann es spielen, aber wer braucht es? Meine Sichtweise eben war letztendlich, dass es eine riesengroße Anklage ist durch Karl. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, eigentlich, wenn ich anders schaue und anders lese, dann ist es ein großer Lobgesang auf das Unbenennbare. Ich zelebriere die Magie des Seins, die nichts zu verlieren hat. Da ist ein Spiel von Tanz, von Energie, diese totale Schwerelosigkeit von Sein, die schwer spielen kann, aber beim Schwerspielen nicht schwer ist. Und dann beim Leichtspielen auch nicht leicht ist. Die nie zu dem wird, was sie spielt. Die Karl spielt, aber nicht Karl ist. Die Geist spielt, aber kein Geist ist. Die Vater spielt, aber kein Vater ist. Die sich als Quelle erfährt, aber keine Quelle ist. Die das ist, was nie weiß, was es ist. Und alles spielt, aber nie das zu dem wird, was es spielt. Da weiß ich immer drauf hin. Und dass es nie Konsequenzen hat. Ob ich jetzt Karl spiele oder Hans August oder den Papst oder irgendetwas, es gibt keine Konsequenz da drin. Ob ich Papst bin oder der Bettler an der Straße, macht mich nicht mehr oder weniger. Ob ich das Höchste bin, dann bin ich das Höchste, aber ich bin kein Höher. Der Höher ist als etwas anderes. Dann spiele ich das Niedrigste, aber ich bin nicht das Niedrigste. Ich spiele das Mittlere, das Mittelmäßige, aber ich bin nicht das Mittelmäßige. Jedes Spektrum, jede Fasion, jede Facette von was immer. Ich begreife alles, aber im Begreifen bin ich kein Begreifer. Ich begreife ständig. Ich begreife. Aber es begreift nichts. Da ist eine Erfahrung von Begreifen, Begreifer, Begreifen und Begriffenes. Aber in dem Moment, aber dann ist wieder weg. Es war nie richtig da. Genau wie die Sonne nicht aufgeht. Oder. Und ich kann es nur zeigen. Ich kann es nur vorleben, vorspielen. Genauso wie ich die banalsten Witze und dreckigsten Dinge irgendwie von mir gebe und die höchsten sogenannten, was immer, spirituellen Weisheitstralala. Für mich macht das keinen Unterschied. Und das zu zeigen, das ist nicht hoch und das ist nicht niedrig. Beides ist in seiner Qualität, wie Leben sich lebt oder sich ausspricht. Mehr nicht. Das Wunder, dass es kein Wunder braucht. Das Wunder, dass überhaupt was da ist. Bei dir scheint es, du spielst das bewusst als Spiel und wir nehmen es so ernst. Oder ist das, das mein Problem? Ja. Jetzt beschwert es sich schon wieder, hörst du es? Ja, da. Nee, das war Beschwerde schon wieder. Genau die Beschwerde. Jetzt beschwere ich mich, dass du dich beschwerst. Wisst ihr? Und ich mache. Ich spiele es vor. Ja. Ich spiele genauso dumm wie du. Du spielst dumm und denkst, du bist dumm. Ich spiele dumm und denke, scheiße. Es macht bei dir keinen Unterschied, weil du spielst, aber es macht einen Unterschied für mich, wenn jemand kommt und sagt, so, ey, du Schlampe, oder keine Ahnung, mich beschimpft, oder denke ich, so, oh, der spielt nur irgendwie. Und dann kommt jemand anderen. Also wenn ich... So, wenn ich Tanz, denke, also ich darf dich Schlampe nennen. Ich darf dich Schlampe nennen. Also bei dir will ich nicht ernst. Wisst ihr wohl? So weit habe ich es gebracht. Keiner nimmt mich ernst. Schlampe. Ihr seid doch alle Schlampen hier. Versager, Überbleibsel, Nichtsnutze. Und jeder lacht. Keiner nimmt mich ernst. Doch, ich finde es gut. Ich nehme mich ja selbst nicht ernst. Ich schweige dann, dass ich erwarte, dass andere mich ernst nehmen. Ich hatte einen Schwager, der ist ernst. Das war ernst genug. Er hat mich kuriert vom Ernst. So fürs Ernst sein muss man ganz schön lustig sein. Ernst lacht nach, Spaß kommt raus, Ernst lacht nach. Aus Spaß wurde Ernst und der läuft jetzt schon. Ja. Ah, ja. Weil da hört der Spaß auf. Ne, meint, denkt man. Aber manchmal fängt er da auch erst an. Ah. Kannst du das Enneagramm? Man nennt mich 8. Man nennt mich 8. Man nennt immer 8er auf ihn. Ich hab 8. Ich hab 8. Du hast 8? Nee, sie sagt, also 8 soll ja der Chef sein. Hat man nicht mehr gesagt. Nö, 8 ist Boss. Hugo. Nee, ich hab viele in Australien oder in Indien, viele irgendwelche, die haben wirklich Ahnung, denken sie, über Enneagramm und das ganze Zeug. Die waren auch bei Eli manchmal. Der Mann vom Ganga. Ganga. Er kann dich aufklären. Eli ist ein schöner Name, ne? Ich lüge so. Eli. Erection Bear. Ich habe immer Ila Erection Bear. Bevor er die Assistentin immer vernascht hat und ihn angeklagt hat, habe ich ihn immer schon Ila Erection Bear genannt. Spitzname. Nee, er ist ja so Meister von Enneagramm. Da hat der Om das auch von. Om C. Perkins. Alliance, Hamburg. Hier, könnt ihr die Hamburger was von erzählen. Der hat auch eine Alliance für Säulen gemacht. Jeder ist eine Säule geworden. Von Sau zu Säule. Er hat sich da ein Landgut gekauft, das kostete 12 Millionen und jeder musste 100.000 Euro aufgeben und wurde dazu zur Säule. Das ist doch mal ein Konzept. Das sind Ideen. Das müsste mir mal einfallen. Von mir lässt sich kaum einer zur Säule machen, weil hier keiner nennt mich ernst. Das merkt man davon, wenn man... Wer hat seine Säule zu haben? Ich muss alles selber zahlen. Ich habe keine Säule zu Hause. Oder? Als Bauer hatte ich mal Säule. Viele Säule. Nee, aber zurück. Ja, 8. Sagt man mir. Mit Flügel zur 9. Hat man mir gesagt. Und einen halben Hahn zur 7. Eigentlich alle Zahlen. Nee, die haben so ein Prinzip da. Mit Flügelschlag nach da und im Übergang zum Neuner oder so. Ich muss da gerade dran denken, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ein Buch, das ich fand, irgendwie schon ganz interessant, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Spezialist, aber ich fand es halt ganz interessant, mit den Charakterfixierungen, das hat mich halt einfach immer an der Literatur unterhalten. Über Enneagramm? Ja, nee, dass es halt doch bestimmte Typen gibt, die bestimmte Verhaltensweisen halt mal wiederholen. Ich habe es einfach wirklich, also... Ich bin übrigens auch Schütze. Osho war auch Schütze. Ich bin auch Schlange. Und Krokodil. Im Indianischen. In 70ern haben wir das alles durchgeackert. Und dies Jahr ist ja der Schlange. Passt auf. Ich bin am giftigsten. Ich bin eine Wasserschlange. Ich warne. Muss ich das? Ja. Nee. Naja, es gibt so viele Systeme und Dinge und in jedem bist du irgendeinen anderen Scheiß und wenn du wirklich rein in Astrologie oder in Enneagramm oder irgendwas, dann hast du wieder eine Wichtigkeitsfunktion. Dann hast du so seine Struktur, dann kannst du dich definieren, ich bin Schütze, ich bin so und so und der war Schütze und Schützen sind so und ich habe einen Assistenten im Skorpion und mein Saturn sitzt auf dem Assistenten und der Neptun sitzt nebenbei. Und ich hatte gerade meinen Saturn Mars und meinen Saturn Saturn. Ja, das ist halt das Fatale. Man erkennt sich in allen Dingern dann. Ja, klar. Bloß wenn einer sagt, dann du bist ein 7, dann sagt er, ja, ganz genau. Genau so bin ich. Ja. Wenn er dann ein anderer kommt, das vergessen, du bist eine 3. Genau das. Oh ja, das bin ich. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich wusste gar nicht hinterher mehr, welche Zahl ich nehmen soll. Doch, dann nehme ich doch gleich alle. Ich bin eh überall drin. Ich habe überall ein bisschen von oder sehr viel. Ich kann mich echt schwer entscheiden. Ist das eine 8? Nee. 8 kann 6? Ich habe immer, ich hab selten eine 6 im Zeugnis gehabt, aber ich hätte sie verdient. Ja. Ja, zumindest ist das eine Technik, wie man dieses Phantom festigt in einem so ein Netzwerk von wann bin ich geboren, welche Zeit und welche Nummer habe ich und was halten andere von mir. Diese ganzen Beziehungsstrukturen, die man sich aufbaut und dann so als Referenzpunkt hier im Inneren dann widerspiegelt und dann resoniert man mit dem mehr, mit dem weniger und man definiert sich dann mehr und mehr als die Person, die man denkt zu sein. Naja, aber das ist aber genau das, also genau darum geht es ja, dass man halt nicht seine persönliche Geschichte ist. Warum nicht? Dass man dann meint, man ist seine persönliche Geschichte. Ja, aber man kann trotzdem sich darüber unterhalten. Ja, klar. Man kann sogar daran glauben. Ich glaube, ich werde 60. Ja. Das ist schon ein Schock. Der eigentliche Schock. Was? Nix. Wie nix? Wie alt bist du denn? Ich habe doch gerade gesagt, ich glaube, ich werde 60. Glaubst du mir nicht, was? Es ist ja die Zukunft. Ich glaube, ich werde 60. Das heißt, die Zukunft bedeutet, ich werde 60. Ich werde auch mal 90. Übrigens. Aber nicht so bald. Aber es dauert. Das geht schneller, als du denkst. Aber jetzt kommt 60. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht überspringe ich das auch. Ich habe mich noch nicht ganz dafür entschieden. Kannst du ja dann auf den Kopf stellen. Ja, dann reicht es ja auch schon. Eben. 96. Das geht eher. Das musst du dann 69er. Das haben sie mal Hannover 69 damit genannt. Na ja, gut. Ja, nach Gummijahren wären es 24. Hey. Nach Gummijahren? Nach Gummijahren. Gummijahren. 24 Gummijahre. Gummi, Gummi. Yummy, yummy. Gummi, Gummi. Nein, das ist halt, ich will nur noch, das ist alles ein System, wie man dieses kleine Phantom im Netzwerk festigt. Egal wie. Mit Geburtsjahr, Mutter, wie war Vater, wie war Großvater. Die ganzen Ahnenliste wird durchgegangen und wie war der, und dann bin ich auch ein bisschen so. Dann erkennt man das auch in sich, wie der das gemacht und was da war. Oh Gott. Ich meine, ich freue mich, dass ich Bauerngene habe. Hat mir mein Arzt gesagt. Bei ihm verdiene ich ja nicht so viel. Diese alten Bauern- und Sammlergene, die sind ja unverwüstlich. Habe ich gern gehört. Gibt der Bauer Ausnahmen? Ja, aber er hat mir das gesagt. Manche sterben auch früh, aber mit guten Genen. Die Genen vorher, ja. Das ist die Genstruktur. Gene. Mitte und ohne Gene. Ja. Also es gibt schon einiges, was einem hier hält. So in seinem, mit Urkunde, Geburtsurkunde und Zeugnissen und Freunde, die einen kennen und irgendwelche Sachen und Ausweis, da steht dein Name drin und dein, es steht ja auch Personalausweis. Wir sind alles nur Bedienstete von der Bundesregierung. Es gibt nur in Deutschland Personalausweise. Das ist schon bescheuert. Ich bin noch nicht das Personal von Merkel. Ja, ist verrückt, ne? Wo soll das hinführen? Wer hat sich das andrehen lassen? Personalausweise. Dafür musst du auch noch zahlen dann. Du kriegst ja nichts von denen. Den musst du. Da müssen wir echt mal Revolution wieder. Da denke ich schon lange drüber nach. Ob da nicht Köpfe rollen müssen. Von der Insel Mallorca aus planen. Ja, aus dem Exil. Da sitzt doch die ganze fünfte Kolonne drüben. Oder? Ja, das ist die Mallorca-Fraktion. Wenn die wach wird, dann ist Ballermann aber, dann ballert es aber anders. Wenn die mal wach werden, die Ballermänner. Gleich danach kriegen wir dann, bitte. Die sind es doch nicht wert. Griechenland. Nein. Ja, was ist das für ein Sisyphus-Aufgabe, das zu lösen? Oder so eine die ganze scheiß Familienaufstellung, die versucht dann, irgendwelche Sachen da aufzulösen oder sich zu entschuldigen bei seinem Vater, dass man nicht so geworden ist wie er oder so. Ist das nicht Wahnsinn? Fiel mir gerade so ein. Ja. Sehr gute Gedanke. Aber entschuldige bitte, ich habe mich ja hier wirklich bemüht, ein Arschloch zu werden wie du, aber ich habe es nicht geschafft. Dich können wir nicht erlösen. Das tut mir auch vollkommen leid. Ich bin mehr wie Mutti. Mutti war eh mehr Mann als du. Die hat ihren Mann gestanden. Die hat ihren Mann gestanden. Die hat uns alle durchgebracht. Hätte uns mal um die Ecke gebracht, dann wüssten wir, wo es lang geht. Als Periode, wa? Um die Ecke gebracht. Kurz die Spülung eingestellt. Ja. Man kann sich auch darüber beschweren. Ja. Im Tampon versenkt. Gut. Das Wunder der Erzeugung. Aber ist dies nicht, was du jetzt die Festigung der Person nennst, eigentlich mehr die Suche nach sich selbst? Nein, nein, das ist die Konditionierung, seit du geboren bist. Da gibt es dann erst die Taufe, da wirst du eingetauft. Hinterher kommt die Kommunion oder die Konfirmation und alle arbeiten daran, dass du wirklich die Tochter oder der Sohn von dem und das und so bist du und Ding. Und jeder heimat ständig auf dich ein. Deine ganzen Freunde definieren dich und du definierst die Freunde. Das ist so eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Gemeinen. Die sind so gemein, dass sie sich gegenseitig gemein konditionieren. Weil nur du kannst jetzt nicht aus der Reihe tanzen. Wir sind alle ein bisschen doof. Und du, wir werden dich auch doof kriegen. Fertig. Doofe unter Doofen. Die anderen sind Freaks. Die gehen nach Berlin. Haben sie im Dorf immer gesagt, ne? Die Kiffer. Die Kiffhäuser. Berlin ist ein Kiffhäuserland. Nee, das ist eine ganz, du kannst dich gar nicht wehren dagegen, weil wenn du dich dagegen wehrst, dann bist du auch schon wieder in einer anderen Fraktion, nämlich der Wehre. Dann bist du hier in Berlin der Freaks und dann bist du anders definiert. Du gehst von einer Definition in die andere Definition. Du wechselst nur die Art und Weise, wie du dich definierst. Oder die hier, die Osho-Lanken, zum Beispiel. Wir sind dann nach Pune und haben ihren Pass verbrannt und haben einen anderen Namen. Hans Georg wurde Shakti Bhakti. Ja, und hat es funktioniert? Nein, jetzt sitzen sie wieder hier vor mir und wollen wieder Hans-Georg sein. Weil ich habe so einen Trick, da kam immer, die heißen dann Pragatti, die heißen Satyama und irgendwas. Ich habe keine Verabredung mit Satyama. Wie heißt er wirklich? Dann sagen sie mir, Gundula. Ja, und sagen, das hast du geändert? Weil Gundula Gundi heißt die kleine Kriegerin. Das ist doch ein schöner Name. Oder Ingrid, einer der Nornen, die Zeitknüpfen da und Ding. Wie kann man so einen Namen ändern? Ingrid zu Pragatti. Ist doch Wahnsinn, ne? Du bist auch Ingrid, ne? Nein. Doch. Doch, da war irgendwas mit I. Inge. Heiß, ganz heiß. Sigrid. Noch schöner. Die Siegreiche. Siegfried und Sieg. Oh. Da wird dann. Ich sag's lieber nicht. Das ist nicht Geschmackssache. Was? Geschmackssache. Nee, es ist keine Geschmackssache. Das nennt man Geschmacksverirrung. Jede zweite heißt dann Shanti oder so. Deva, ja. Deva Prem. Jetzt zeigt er doch ein bisschen Nationalstolz. Was? Ich? Wenn ich kein Nationaler bin, doch. Also meine Wurzeln sind sehr national. Wenn ich danach gehe, hab 8. Ja, 8 wieder. Ja, der Revoluzzer. Ja, oder das Gegenteil. Nach der Revolution bin ich der Erhalter der Revolution. Aber, ja, Gott. Was für ein Scheiß man immer denkt, man wäre. Ist bescheuert. Aber eins ist so gut oder bescheuert wie das andere. Du wechselst einfach immer nur von einem bescheuert zum anderen bescheuert. Das ist die Übung bei Osho gewesen. Du hast ja nichts bei Bayer gekriegt. Du hast einfach nur einen bescheuerten Namen zum anderen bescheuerten Namen gekriegt. Was ist Neues? Mal neuer bescheuerter Name. Und man dachte, man hätte seine Geschichte damit weggekriegt. Ach Gott, doch Gott. Ich meine, sie wollen einem echt nicht den deutschen Namen erzählen. Nein, ich bin jetzt Shakti Bhakti. Ja, gut. Guck mal, Hamburg Pucha. Wie heißt Pucha? Diva. Was? Diva. Diva Pucha. Pucha Diva. Pucha Diva. Meine. Ich bin natürlich Pucha Divan. Naja. Ich bin Karl. Ich hatte eigentlich, wenn ich war Jungfer in der Schule, da hießen sie alle Werner. Oder die. Da dachte ich, warum Werner ist so was, war moderner. Da dachte ich, Karl, oh, Karl ist ein alter Ding. Aber hinterher war ich echt, Gott sei Dank, nicht Werner. Und der Detlef. Dieter. Dietmar. Dieter. Hans Dieter. weiter, Advaita. Was Advaita heißt? Ja. Immer weiter. Es geht weiter und weiter. Immer noch ein drauf. Wenn du denkst, du hast schon genug, kriegst du wieder einen auf den Kopf. Immer Ad weiter. Es ist wie du bist der Ochse vor deinem eigenen Karren. Du kannst nicht aufhören, dich selbst zu ziehen. Und eigentlich bist du hier der Nasenzieher hier. Belügst dich ständig. Pinocchio auf der Flucht. Deine Nase müsste schon bis zur Sonne reichen. So oft hast du dich belogen und die Unwahrheit gesagt. Ihr Pinocchios. Eigentlich jeder Name, ich würde euch alle Pinocchio nennen. Kleiner als Pinocchio noch. Aber mit einer riesen Nase. Weil er will ja auch da reinriechen. Noch mit der langen Nase jetzt. Du willst doch selbst mal riechen, den Gestank. Ich hab Instinkt. Nee, es ist einfach eine Süffelfussarbeit, da versuchen rauszukommen. Das ist unmöglich. Keine Chance. Und wie gesagt, du gehst nur vom Regen in die Taufe. Traufe. Hoch und runter. Also es wird nicht besser, wollte ich damit sagen. Möglicherweise auch nicht schlechter, aber manchmal ein bisschen lustiger. Damit zu spielen ist kein Problem. Aber das wirklich aus dem Grund heraus zu machen, dass man denkt, man kriegt dadurch einen Vorteil, wenn man jetzt einen anderen Namen hat und damit seine alte Geschichte los ist, dann wird es wirklich ein bisschen wichtig. Dann nimmt man sich ein bisschen zu ernst. Wenn man das dann so als Technik seiner Geschichtsbewältigung. Deutscher war in der Zeit nämlich nicht so lustig. Aber heute ja auch nicht. Also. War es eigentlich jemals lustig? Deutscher zu sein. Aber man gewöhnt sich ja mit der Zeit. Dann geht man nach Mallorca und wo ist man? Deutschland. Das schlimmste Deutschland überhaupt. Der Hamburger Hügel Deutschland. Himmel. So, weiter geht's. Weiter geht's. Noch Fragen aus dieser Ecke? Du hast ja vorhin gespielt, was man so alles sein kann. Ich musste da an Franziskus denken, wenn er ins Gefängnis geht und die Füße unter sich schon gefangen sind. Das bist du auch. Ja, das versucht er dann auch zu spielen. Der spielt's ja auch. Ah. Wie kann man das sonst machen? Stell dir vor, da gäbe es wirklich einen, der die Füße geküsst hätte. Meher Baba hat das auch immer gemacht. Kennst du Meher Baba? Das war der Guru von dem The Who. Das ist eigentlich die Gruppe vom Who Am I. Ja, die und die Stones waren da. Die Beatles sind von Ma Washi Washi Washi. Und die sind gleich zum Meher Baba. Der hat auch die Füße immer geküsst. Gewaschen, geküsst. Aber nicht von 10, sondern von 1000 Bettlern, Sadhus. Da muss der Franziskus aber noch lange waschen. Und nach Indien sollte er gehen. Da lohnt es sich wenigstens. Ja, genau. Ich fand das auch interessant, dass die Gesichter der Gefangenen nicht zu sehen waren. Da war nur das Ritual, also des Füßeküssens zu sehen, aber ich habe keinen Gefangenen gesehen. Sie hat sie gesehen. Wir haben es gesehen. Ja. War eine Foto drin. In der Schweiz waren sie gezeigt. Weil die Schweizer können das ertragen. Schweizer Garde. Ja, die haben die Schweizer Garde. Wahrscheinlich waren es Leute von der Schweizer Garde. Ja. Was? Die sind größer, weil die gefangen werden. Es gibt große Schweizer. Wolltest du jetzt, willst du damit sagen, es gibt große Schweizer? Eine extra Zucht. Mit Gardemaß. Die haben sie wahrscheinlich aus Berlin eingeführt. Nee, oder aus Holland. Die sind auch so groß. Aber oh, Schweizer, große Schweizer? Komm schon. Kann das stimmt, oder? Stimmt, oder? Ja, man wird was? Ich glaub, dein Bruder. Jetzt geben sie aber an, wa? Jetzt ist aber Revolution hier. Schweizer. Das ist so ab jetzt, wie spät ist es? Ab 9.30 Uhr am 31. März schlägt Schweiz zurück. Der Wilhelm weckt wach hier. Wilhelm. Der Telly. Habt ihr auch die Television erfunden, wa? Könnte schon sein, ja. Das Apfelmus. Wahrscheinlich habt ihr auch Apple erfunden, Mac und so. Ja, ihr habt den Apple erschossen. Da hat wahrscheinlich da der Gott seiner Idee von gekriegt, dass man noch reinbeißen kann. Der Jung hat vorher. Karl C. Jung. Oh Mann, Mann, Mann, ja. Na gut, noch andere Fragen. Wollen wir mal von der Schweiz ablenken. Kleinigkeiten interessieren uns jetzt nicht. Mit Kleinigkeiten gehen wir uns jetzt nicht ab. Mit diesen neutralen Kleinigkeiten. Ja, da kommst du nur mit weg. Was? Aber dein Bruder ist 2 Meter groß, ja. Wa? Da kann ich nicht mehr mit. Ja, da waren die Fragen bei dir, scheint man nichts mehr zu treffen. Darum kannst du eher Schlampe sagen und sie wird nicht reagieren. Aber wenn ein anderer. Sie würde lachen. Ja, wenn jetzt ein anderer Schlampe sagt. Dann schlägt sie zurück. Genau, was ist denn der Unterschied? Keine Ahnung. Beim Eindruck schweben. Wenn ich sage, da trifft es keinen, weil sie kann es nicht persönlich, bei den anderen, da ist er dann meint das vielleicht so. Ja, habe ich nicht gesagt. Bei mir ist vielleicht absolut einer und den nimmt man nicht richtig. Keine Ahnung. Ich will das auch jetzt nicht tiefer ergründen. Ja, ich komme schon drauf. Ja, ja, da wirst du noch drauf kommen. Und Hauptsache du kommst. Egal wo drauf. Dem Kommen ist das egal, wo drauf es kommt, ne? Habe ich gehört. Man kann auch mal auf einen kommen, den man nicht kennt. Oder auf sich selbst kommen. Beim Kommen gehen. Auch gut. Im Gehen kommen. Das nennt man chinesische Gangweise. Mit chinesischem Glückskugeln. Ja, heute haben wir ja mit den Kugeln was am Gange hier. Man kugelt sich nicht nur vor Lachen. Es geht auch weiter. Boccia. Immer auf die Kleinen, ne? Das sind die Franzosen, da haben sie so eine kleinste Kugel überhaupt und da schießen sie mit richtig großen Dingern drauf. Auf dieses kleine Ding da. Das kann sich doch gar nicht wehren da. Die Franzosen, die schlimmsten überhaupt. Richtig große, schwere Kugeln auf so ein kleines Ding da. Bam! So sind sie. Was? Ihr sagt zunächst so leise sein, weiß ich auch nicht warum. Hast du was gesagt? Ich habe eigentlich was gesagt, ja. Aber er lässt mich nicht sagen. Ja, er ist ein Schlimmer. Weil er selbst was sagen möchte. Eigentlich ja. Aber er kann nicht. Er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Habt ihr eine Beziehung zusammen oder so? Ich habe sie eingeladen. Also er hat vorbeikommen. Er hat gerufen. Ihn hat sie noch mitgenommen. So. Ja. Ja. Wir sind bekannt, ja. Ich kenne es ja. Ich mag keinen Spaß. Aber ja, das ist jetzt zwei Tage jetzt mit dir zusammen, ne? Dann ging das jetzt zusammen mit dir. Denn was? Dann ging es jetzt zusammen mit dir hier. Also was denn? Ein paar Tage oder? Drei Tage. Mhm. Und dann habt ihr bestimmt richtig viel mitgenommen, ne? Ja. Wir waren schwer dran. Ich frage mich ein bisschen mehr, was bei euch sich geändert hat. Oder ob das, ich meine, das ist schon, da nimmt man schon was, das ist ja so. Oder bist du der Erste? Du wärst der Erste. Das, genau das wollte ich jetzt vermeiden. Also im Schritt mache ich mal die Zustimmung. Ja, verschieden. Ab in die Ecke. Das ist richtig so, mit Männern muss man so umgehen. Mit manchen Männern. Sagte die Frau. Frauen sind okay. Männer brauchen Druck, oder? Ich glaube, wir alle brauchen Druck. Geh mal hin und drück ihn. Drück ihn mal. Ja gut, noch Fragen zum Enneagramm oder so? Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ach, nee. Er ist bei der Zeitansage eingestellt. er arbeitet eigentlich bei der Telefongesellschaft, wenn du diese Nummer wählst, beim nächsten Zeichen. Jetzt solltest du langsam kommen, es ist fast schon zu spät. Oh nee. Telefonseelsorge. Okay. Nicht so unreal. Aber dich wollen sie auch nur einmal anrufen. Ich will auch nur einmal herkommen. Gut. Ja, noch was zum Ostersonntag. Jeder sein Schokoei zu Hause. Weiße Schokolade. Die sind jetzt alle weiß, diese goldenen Hasen, ne? Habe ich wenn du das Ding aufmachst, sind alle weiße Schokolade. Ich suche der schwarze. Das ist aus ethischen Gründen. Aus ethischen Gründen. Politisch nicht mehr korrekt. Das sollen kein Negerhase werden. Ja. Kein Negerhase. Lieber Neger, sei keine Hase. Kennst du den? Okay. So, noch irgendwas vom Beklagen, Beschweren? Konstantin, hast du alles verstanden? I tell you, Germans are the silliest people on earth. You cannot imagine how silly they are. Ja, nochmal diese Konfliktsituation. Jemand nennt mich ein Arschloch, ich reagiere nicht. Um einen Block oder so, da kommt jemand anders und sagt, du bist ein Arschloch und auf einmal ist da der Krieger in mir wach und ich möchte mich verteidigen, ich möchte mich rechtfertigen. Das verstehe ich manchmal nicht. Ich auch nicht. Warum reagierst du nicht gleich am ersten? Was ist hinter dir? Das ist so wie so ein Mann, der von der Arbeit nach Hause kommt, der wollte den Chef ständig an die Schnauze hauen und da haut er für sein Kind. Das ist die alte Tradition im deutschen Männerbewusstsein. bei der Arbeit ist er der Kleine und zu Hause ist er dann der Große und man hat da seinen Kleinen unter sich. Und dann kommt die Frau, die Mutter sagt, ja, dein Sohn hat wieder das und das nicht getan. Und dann hat der Mann wieder einen Grund, ich hau dich ja nur und mir tut es mehr weh als dir. Nur zu deinem Besten. Alles, es ist Wahnsinn, ne? Hältst du so lange zurück, bis du dann richtig durchdrehst? Ja. Hast du doch gerade gesagt. Nein, das jetzt nicht unbedingt mit Schlagen, aber dann in Konfliktsituationen gehen, sich recht. Du schlägst dich nicht? Das mache ich aber im Sparring. Da brauche ich ja mich mit niemand anders zu schlagen. Aber Sparring heißt doch, sich zu sparen. Sparring. Ist das nicht eine Kette von Konsumgütern? Sparring. Das heißt immer Sparring. Sparring. Geistergang von Luft. Nee, es ist ja. Man wird, guck mal, ich müsste eigentlich ständig um mich schlagen hier. Warum? Eigentlich. Ich stecke das alles ein und mache es dann zu Hause. In die Kissen. Den weißen Osterhasen. Den weißen Osterhasen. Lautschlagen. Da gibt es schon solche Löcher in der Wand. Mama mehr. Du kannst wieder sagen, keine Technik funktioniert. Mama, selig. In deiner Unberechenbarkeit. Weil du nie wissen wirst, wie es als nächstes funktioniert. Und wann das Fass überläuft. Oh Gott, oh Gott. Da hatten wir bei Bauernstudium, war das Gesetz des Maximums. Man kann. Was denn? Ich dachte, jetzt kommt das. Muss ich? Ja. Ich halte gerne die Spannung ein bisschen länger. Zum Maximum, ne? Bis zum Maximum. Spannung ist hoch. Bis all. Na, was? Gib's mir. Es gibt bei einer Felderwirtschaft die Regel, wenn du. Du kannst bis zu einem bestimmten Punkt düngen, dann machst du höheren Ertrag. Aber wenn du ein bisschen zu viel düngst, geht alles im Bach runter, dann kippt nämlich alles um und alles ist platt. Kommt gar nichts mehr bei raus. Naja, nicht deshalb, nein. Es ist einfach nur genau zu wissen, wann man aufhören muss. Aber manchmal weiß man das nicht. Einmal ist dieser, dann bleibt man doch länger drin, wie man sollte. Und dann wird Ernst raus. Dann ist das Maximum überschritten, bevor du. Naja. Keine Kontrolle. Es ist alles Wahnsinn. Aber ich finde es herrlich eigentlich. Wenn es wirklich einen geben würde, der sich kontrollieren könnte oder das beherrschen könnte, was er tut oder nicht tut, genau wüsste, wie er reagiert, in welcher Situation. Was wäre das für ein langweiliges Ding? Was soll das? So ein ganz steifes, bürokratisches, genau fixiert. Und genau das ist da dieser blaue Engel, der da dieser Professor spielt und dann in dieser, was auch immer, Marlene Dietrich das Ding, das da total. Weil da ist so Maximum Kontrolle überschritten und dann muss er mit ihr und der blaue Engel da und drauf. Und es gibt also immer einen Moment, wo du dich nicht mehr beherrschen kannst. Dann kommt irgendetwas, was dir dann zeigt, wer dich beherrscht, nämlich der Umstand. Und der wird es dir dann schon zeigen. Genau wenn du denkst, du bist erleuchtet und erwacht, Da wird es bestimmt ein großes Kamel geben, das dir auf die Füße tritt und dir zeigt, wie erwacht du bist. Oder wie gelassen du bist. Und wie kontrolliert und wie akzeptieren. Du, ich akzeptiere alles. Ha, ha, ha, ha. Das passiert mir nie wieder. Ja, was auch immer. Mir, ich bin da durch. Ha, ha, ha, ha. Das habe ich jetzt für ein und alle Mal geschnallt. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha. Was denn? Ich weiß nicht, manche Reaktionen sind nicht schön, dass man irgendwann langweilt an das und selber so sehr, dass man es nicht mehr macht. Welche denn? Bestimmt hart zu reagieren auf Sachen, die einen. Ja, was denn jetzt? Ich will jetzt genau wissen, was das ist. Ja. Auf was reagierst du nicht mehr? Ich kann jetzt keine konkreten Situationen machen. Also ist alles nur Theorie bei dir im Moment. Die früher da geärgert hätten, wenn ich aggressiver darauf reagiert hätte, würde ich jetzt einfach merken, mir, ja, könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht. Das ist Alter. Ja, klar. Aber es ist ja nicht Kontrolle. Was? Du musst ja irgendwas Gutes haben. Nee. Nee. Also der Zahn stinkt. Das Alter, was Gutes hat. Jugend hat auch nichts Gutes, aber Alter bestimmt auch nicht. Also ich finde es auf jeden Fall angenehm, ich muss mich jetzt nicht drüber aufregen, weil es irgendwie albern ist. Warum willst du dich nicht aufregen? Bin ich auch andere Sachen auf. Ja, also regst dich doch noch auf. Ja, ich habe nicht, dass ich mir aufregen, natürlich. Ja, also, na, bist doch, also, ohne erregt durchs Leben gehen hier, hör mal. So, so alt bist du aber noch nicht. Mich erregt gar nichts mehr. Schweige denn aufregt. Hm? Ich stehe doch für keinen mehr auf, auch wenn ich erregt bin. Nee. Schlampe. Das war der Grieche. Hau ihn. Wer sonst? Nee, das Schöne ist, es passiert doch eh alles wie so ein automatisches, du wunderst dich meistens, dass du dann dich aufregst, wenn du denkst, das hast du schon längst hinter dir. Das kann doch jetzt nicht sein. Das finde ich das Super. Auf einmal dich zu überraschen. Ich bin ja doch noch. Geht ja doch noch. Trotz meines Alters. Das Schöne ist, man hat nie ausgelernt und man weiß nie, wie man das beherrscht, was man ist. Der Umstand wird immer etwas erzeugen können, dass es wieder total auf den Haufen wird, was du dir gerade vorgestellt hast. Du hast dein Kartenhaus gerade so schön zusammengebaut, dass alles so schön hält, dann kommt irgend so ein, was auch immer, Umstand, der die erste Karte zieht. Patsch, bist du weg. Und dann bist du wieder am Aufbauen. Und baust wieder alles schön. Und diesmal baue ich es richtig fix und stabil. Mich haut keiner mehr um. Oder so, jetzt hast du 3 Ehen hinter dir und wirklich kein Geld mehr. Mich will eh keiner mehr, die Frau kommt eh nicht mehr. Ich bin jetzt durch mit dem Thema. Ich heirate nie wieder. Dann kommt Greta Garbo. Es gibt, man redet sich, man täuscht sich, man belügt sich, man bescheißt sich durchgehend. Egal, was man mit sich macht. Ich finde es herrlich. Du kannst dir selbst absolut nicht trauen. Besonders dir selbst nicht. Weil du hast dir so unendliche Male versprochen und das nie gehalten. Du hast kein Versprechen gehalten bisher. Du hast dir so oft versprochen, das und das mache ich nie wieder. Und was passierte? Immer wieder. Größtes. Das nie wieder. Ich esse nie wieder die Schokolade. Ich trinke nie wieder den Wein. Ich werde mich nie wieder besaufen. Ich werde nie wieder mit dem Mann. Als der letzte so furchtbar war. Oder ich war nie wieder Frauen, da mit dem Thema bin ich durch. Und dann wartet schon die nächste um der Ecke. Keine Chance. Ich habe immer das Beispiel, da ist, wie ich mir sagte, in Amerika, dritte Scheidung, jetzt hat er wirklich keinen Pfennig mehr. Auch das auf den Cayman-Inseln ist weg. Vollkommen abgebrannt. Und da ist für ihn das Thema Frauen... Nie wieder. Und die andere, im anderen Gerichtssaal, die Frau wurde total ausgenommen, die sagt, nie wieder. Dann gehen sie beide die Treppe runter und gehen in die Richtung. Und sehen sie schon im Augenwinkel, ja, die wäre ja nicht schlecht, aber ich nicht mehr. Der auch, der, naja, aber ich nicht mehr. Dann gehen sie da rum und treffen sich hinter dem Gerichtssaal. Gucken sich an und denken, ja, und dann kommt diese eine Ausrede, Destiny. Schicksal. Ja, wenn Schicksal ist, oh, schon geht's weiter. Also vorher ist nichts Schicksal, da kann ich mich entscheiden, da habe ich eine Wahl. Aber auf einmal, wenn es dann, ach, Schicksal. Ja, dann noch einmal vielleicht. Wir haben ja beide nichts mehr zu verlieren, ne? Das ist jetzt wahre Liebe, wir sind ja beide jetzt arm. Wir können uns darüber unterhalten, wie uns unsere Männer und Frauen ausgebeutet haben. Haben wir ein ewiges Thema. Und jetzt habe ich meine wahre Liebe gefunden. Peng. Und schon geht's weiter. Und dann baut er wieder ein Geschäft auf. Das eins führt zum anderen und dann doch wieder. Ach Gott, das ist doch. Es ist einfach. Wenn es nicht so schlimm wäre. Oder du hast jetzt eine Erkenntnis in irgendeiner Veranstaltung und denkst, jetzt habe ich es begriffen. So klar war es noch nie. Das werde ich nie wieder vergessen. Jetzt bin ich mit dem Thema durch. Erleuchtung leckt mich am Arsch. Deines neuen Buches. Ja. Hört sich gut an, ne? Erleuchtung leckt mich am Arsch. Ich bin durchgebrannt. Erleuchtung leckt mich am Arsch. Und dann sitzt du zu Hause und irgendwie und denkst, war da was? Ich glaube, ich gehe mal wieder zu dem und dem. War doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das denn nochmal? Ich muss das nochmal haben. Und dann sitzt du wieder da und, ach Gott, hörst du den Scheiß an. Wem sagst du das? Was? Wem sagst du das? Mir. Ich sitze ja öfter als du in so einer Runde. Das stimmt. Also, sage ich mir das. Wem sonst? Mia. Amia, Amia, Amia. Amiga. Ja, in der Richtung. Also, wenn ihr das nächste Mal was versprichst, das heißt, ich habe mich versprochen. Das ist schon ein Versprecher, egal was du dir versprichst. Auch wenn du dich verlobst. Besonders wenn du verheiratet bist. Oder verliebt. Ist alles nur getäuscht. Was? Fair Trade. Das versteht jetzt kaum einer. Fair Trade. Hast du dich vertreten? Fair Trade, ja genau. Fair Trade. Er ist die Kaffeebohne. Biologischem Anbau, wo die Bauern 10 Cent mehr kriegen die Stunde. Und ein Lächeln. Und noch ein Lächeln und ein Schulterklopfen. Gut gemacht. Demeter, Demeter, Demeter. Der deutsche Verbraucher wird Ihnen ewig dankbar sein, dass Sie uns so viel fair dreht. Unser gutes Gewissen wird uns ewig verfolgen. Die Schweizer Runde wird Ihnen auch noch Grüße übermitteln. Die Schweizer sind besonders gut da drin mit Fairtrade und so. Aber wie? Die haben am meisten schlechtes Gewissen. Darum müssen sie am meisten Fairtrade machen. Ja, ja. Nestle. Nestle, ja, das ist das größte Vertreter. Das ist dann Instant Coffee. Entkoffiniert. Die größte Beschiss. Extra stark. Nestle. Nestle. Komm zurück ins Nestle, mein Vögle. Da geht sogar der Vogel von der Kuckucksuhr zurück. Ich komme von den Heim ins Reich. Es reicht. Genug geguckt. Spar dir das Gucken. Ab ins Nestle. Ich glaube, ich werde lieber eine Comic-Sendung machen. Das Spaß. Sohn, komm nach Haus, der Apfel ist schon sauer. Deine Mutter will auch ein Stück haben. Der ist auch beim Sex nicht leise. Den beiden passt es nicht, was ich immer sage. Den kümmert, wa? Tja, Vöglein. Heim ins Reich. Genug. Es reicht. Aber wem sagt man das? Und wer hört da drauf? Ganz Indien da. Wollen, jetzt sind sie einfach 1,2 Milliarden. Als ich mal ankam, waren es 900 Millionen. Boah. Trotz jeder. Du warst das. Nur wegen mir. Irgendwie der Zusammenhang. Wahrscheinlich haben sie mir zugehört, dass ich gesagt habe, ob 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden, wen kümmert's? Und da haben sie jetzt echt Angst, dass die Moslems zu viel werden, weil die haben mehr Kinder. Aber es sind ja nur 13% die Moslems. Aber da kriegen die Hindus jetzt schon, da sind sie ganz hinten. Total flatternd. Die haben nur 3, die haben 4. Oder 5. Es ist echt gefährlich. So, noch, jetzt eine ernsthafte letzte Frage, damit wir was zu lachen haben. Nichts mehr. Diese Ecke. Schläft schon. Schlaftablette. Ihr seid alle, es reicht auch, wa? 6 Stunden hier, den Sabbermaul hier zuhören. Die Schlaftablette redet. Das ist halt merkwürdig. Also ich habe jetzt auch gewartet, dass endlich wieder eine Advaita-Frage da geknackt wird oder irgendwie so. Aber was? Das ist ja, keine, keine Beschwerde. Ah, doch, ich hätte jetzt erwartet. Keine Beschwerde. Wenn es gar nicht drum geht, dann merken wir sich, das ist auch völlig gut. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Macht ja auch nichts. Oder es. Also das ist völlig gut, auch genauso gut. Ich würde sagen, schlecht. Wenn ich gut wäre, dann würde ja keiner wiederkommen. Also wenn ich wirklich gut wäre und Erfolg, dann wäre der Erfolg wäre, dass keiner mir folgt. Damit macht ja eh keiner, aber Da habe ich schon Erfolg drin. Nach einer Zeit denkt er, lass ihn doch quatschen da vorne. Die einzige Chance, dass man es ertragen kann. Ne? Heim ins Reich. Er ist echt brutal. So. Ich glaube, er muss zum Friseur. Also ich komme morgen nicht her, weil ich morgen keine Zeit habe, nur damit ich Bescheid weiß. Ich komme auch nicht. Auch keine Zeit. Nicht, dass ihr euch wundert, ne? Wir haben schon angefangen. Wir fangen dann schon mal an. Fang schon mal ohne mich an. Was? Morgen ist er mein Stellvertreter hier. Der Stadtmusikant hier. Er lässt erst den Hahn und dann die Katze und dann den Hund und dann der Esel redet selber. Nein. Ja, nichts mehr. Alle machen sich schon bereit da hinten. Das ist ein gutes Zeichen. Ab nach Hause. Ja, nichts mehr. Nichts mehr. Oder irgend noch. Ruski. Nee. Ruski. Ruski, Ruski, Ruski. Das hat mich echt gewundert. Die haben Genghis Khan als den besten alten, was soll man, Oldie in Deutschland gewählt. Genghis Khan. Das ist so eine Geschmacksverirrung. Genghis Khan. Ich dachte, ich träume. Wer hat das gewählt? Ganz Deutschland bei ProSieben oder irgendwo. Der zweite war, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht oder so. Nee, wie heißt das? Stefan Reib? Da, da, da. Was? Da, da, da. Nein, nicht da, da, da. Stefan Reib oder wie heißt der? Remmler. Nicht da, nein, der. Du liebst mich nicht oder verdammt, ich lieb dich oder so. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich. Und wenn du mich nicht liebst. Ich bin verdammt, dich zu lieben. So, verdammt ich. Macht's gut. Auf in die.